ich von vorne, von hinten und manchmal auch seitlich. Dieser Track hier ist frisch aus dem Rhymebook. Hab ich grad geschrieben, weil ich grad mal reinguck. Dieser Track hier ist frisch aus dem Rhymebook. Ich nehm das jetzt mal auf, denn später hab ich keinen Bock. Ich dicht meine Lines wie ein Kleinkind. Ich sprech jeden Scheiß, wenn der Reim stimmt. Ich trag kein Tuch, komm zu Besuch, was für ein Geruch. Ich rap nie mit Anspruch, ich mal auch über Linien im Malbuch. Dieser Track hier ist frisch aus dem Rhymebook. Hab ich grad geschrieben, weil ich grad mal reinguck. Dieser Track hier ist frisch aus dem Rhymebook. Ich nehm das jetzt mal auf, denn später hab ich keinen Bock. Wenn du mich nicht magst, kannst du mich ruhig dissen, denn am nächsten Tag hab ich's schon vergessen. Alzheimer frisst mein Brain, ich vergess mein Name. Wie heißt der Rapper dieses Lieds? Ach ja, Fresh D. Dieser Track hier